HR2 Kultur. Wissenswert. Zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Im Mai werden neue Songs aufgenommen. Das verspricht Kaspar Hauser auf seiner Facebook-Seite. Kaspar Hauser heißt eigentlich Thomas Comerford, kommt aus Chicago, Illinois und ist Musiker. Auf seiner Website kasparhausermusic.net findet man einen Videoclip. Get what your mama said. Der Stefan Hauser heißt der elegische Country-Pop-Song. Wunderschön, traurig, bewegend. Schreibt die Zeitung Little Village über Der Stefan Hauser. Seit bald 200 Jahren bewegt die Geschichte des Kaspar Hauser nun schon die Gemüter. Manche finden sie wunderschön. Came out of the darkness. Die amerikanische Sängerin Susan Vega greift den Hauser-Mythos 1987 auf. Wooden Horse nennt sie ihr Lied, hölzernes Pferd. Im Begleittext zum Album erklärt Vega: Kaspar Hauser, angeblich geboren am 30. April 1812, von einem Unbekannten erstochen am 17. Dezember 1833, tauchte 1826 in Nürnberg auf. Er war anscheinend in völliger Isolierung aufgewachsen, nach eigenen Berichten in einem Kellerverlies. Man vermutet, dass es sich um einen aus Erbfolgegründen beseitigten badischen Prinzen handelte. Nach der Überlieferung war der einzige Satz, den er bei seiner Auffindung sprechen konnte, ohne zu wissen, was er bedeutete: Ich möchte ein solcher Reiter werden, wie mein Vater einer gewesen ist. In seinem Gefängnis besaß er zwei hölzerne Pferde und einen Hund, mit denen er spielte. So erzählt Susan Vega die Geschichte zu ihrem Kaspar Hauser Song, die Geschichte vom Wooden Horse. Aus dem Dunkel kam ich und hielt nur eins, ein kleines weißes Pferd aus Holz hatte ich gehalten da drinnen. Und wenn ich tot bin, dann sagt ihnen bitte, das, was Holz war, wurde lebendig. Des Nachts verschwanden die Wände, am Tage kehrten sie zurück. Ich will ein Reiter sein, wie mein Vater. Nur das konnte ich sagen. Ich kam aus dem Dunkel, hielt nur eins. Ich weiß, ich besitze eine Kraft. Ich habe Angst, dass man mich tötet. Susan Vega versetzt sich in die Gedanken des Kaspar Hauser. Der Berliner Liedermacher Reinhard May erzählt die Geschichte des rätselhaften Findlings aus der Perspektive des Sohnes von Georg Friedrich Daumer. Der Lehrer Daumer nimmt Kaspar Hauser bei sich auf und bringt ihm, der Legende nach, Lesen und Schreiben bei. Und er begeistert den Ungebildeten für die Musik. Sie sagten, er käme von Nürnberg her und er spräche kein Wort. Auf dem Marktplatz standen sie um ihn her und begafften ihn dort. Die einen raunten, er ist ein Tier. Die anderen fragten, was will er hier? Und dass er sich zum Teufel scher, so jagt ihn doch fort. So jagt ihn doch fort. Reinhard May ist 25 Jahre alt, als er dieses Lied 1968 aufnimmt. Im Jahr der Revolte geht ein Riss durch die Bundesrepublik Deutschland. Auf so manchem Marktplatz werden junge Leute mit langen Haaren und bunten Klamotten begafft. Und so manche müssen sich fragen lassen, was wollt ihr hier? In härteren Fällen heißt es auch, er ist ein Tier. So jagt ihn doch fort. 23 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs leben alte Nazis und ihre Mitläufer mitten in der Gesellschaft. Oftmals sind sie Stützen der Gesellschaft. Regiert wird die Bundesrepublik zu dieser Zeit von einem Mann, der im Februar 1933 in die NSDAP eingetreten war, wenige Tage nach der Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler. Bundeskanzler 1968 ist Kurt Georg Kiesinger, NSDAP-Mitgliedsnummer 263-3930. An diese sehr gegenwärtige Vergangenheit erinnert Reinhard May, indem er zurückgreift auf eine Geschichte aus dem frühen 19. Jahrhundert. Sein Haar in Strähnen wirre, sein Gang war gebeugt. Kein Zweifel, dieser Irre ward vom Teufel gezeugt. Der Pfarrer reichte ihm einen Krug voll Milch, er sog in einem Zug. Er trinkt nicht vom Geschirre, den hat die Wölfin gesäugt. Den hat die Wölfin gesäugt. Vom Teufel gezeugt, von der Wölfin gesäugt. In Reinhard Mays Chanson steht Kaspar Hauser für das andere, das Fremde. Das ist den Einheimischen unheimlich. Es löst Angst aus und Hass. Das Fremde muss vertrieben werden, bekämpft und wenn es sein muss auch vernichtet. Bei Reinhard May wird Kaspar Hauser zum Opfer der gar nicht so schweigenden Mehrheit. Das Lied wird zur Parabel auf die Nazis und ihre willigen Vollstrecker. Einige von denen sind heute noch oder wieder an der Macht, suggeriert May. Aber wir leben in einer Demokratie. Wir können verhindern, dass sich diese Geschichte wiederholt. Wir brauchen Leute mit Zivilcourage. Leute, die sich den willigen Vollstreckern entgegenstellen. Leute wie Georg Friedrich Daumer, den braven Schulmeister. Mein Vater, der in unserem Orte Schulmeister war, trat zu ihm hin trotz böser Worte rings aus der Schar. Er sprach zu ihm ganz ruhig und der Stumme öffnete den Mund und stammelte die Worte: Heiße Kaspar, heiße Kaspar. Man kann also auch anders umgehen mit den anderen, mit den Fremden, mit den Unheimlichen. Und dann offenbaren diese Unheimlichen auch ganz menschliche Züge. Man tritt zu ihnen hin, spricht mit ihnen ganz ruhig und schon sagen sie ihren Namen, heiße Kaspar. Reinhard May benutzt den Kaspar-Hauser-Mythos als Rohstoff für ein Lehrstück aus dem Bilderbuch der 68er. Hört zu, schaut her, sagt das Lied, mit ein bisschen Geduld und ein bisschen Toleranz geht alles besser. Dann schneiden sich auch Außenseiter die Haare, sie waschen sich und ihre Kleider und sie lernen lesen und schreiben. Kaspar Hauser, bei May eine Parabel. Von A wie Alphabetisierung bis Z wie Zivilisierung. Mein Vater brachte ihn ins Haus, heiße Kaspar. Meine Mutter wusch seine Kleider aus und schnitt ihm das Haar. Sprechen lehrte mein Vater ihn, lesen und schreiben, und es schien, was man ihn lehrte, sog er auf. Wie gierig er war, wie gierig er war. Reinhard May und sein hoffnungsvoller Kaspar Hauser 1968. Ein Jahr später verdrängt der Sozialdemokrat und Antinazi Willy Brandt den Christdemokraten und Altnazi Kurt Georg Kiesinger aus dem Kanzleramt. Und schon bald werden die Lieder von Reinhard May an deutschen Schulen im Musikunterricht gesungen. Doch Mays Hauserlied hat kein Happy End. Zunächst integriert sich Kaspar erfolgreich in der Familie des Schulmeisters Daumer. Doch an einem Wintertag bleibt er dem Mittagessen fern. Wir suchten ihn und fanden ihn auf dem Pfad bei dem Feld. Der Neuschnee wehte über ihn, sein Gesicht war entstellt. Die Augen angstvoll aufgerissen, sein Hemd war blutig und zerrissen. Erstochen hatten sie ihn dort am Oettinger Feld, dort am Oettinger Feld. Hier nimmt Reinhard May Partei und entscheidet sich für die historisch nicht belegte Version, nach der Kaspar Hauser ermordet wurde. Der von Unbekannten erstochene Außenseiter passt ins politische Klima. Am 2. Juni 1967 wird der Student Benno Ohnesorg bei einer Demonstration gegen den Schah von Persien von dem Polizisten Karl-Heinz Kurras erschossen. An Ostern 68 wird Rudi Dutschke, eine der Schlüsselfiguren der Studentenbewegung, von dem arbeitslosen Josef Bachmann durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt. Er stirbt 1979 an den Spätfolgen. Der Hass des Attentäters auf Dutschke speiste sich aus der Hetzkampagne der Springerpresse gegen die rebellische Jugend. Nach der Erschießung Ohnesorgs und dem Attentat auf Dutschke radikalisiert sich die politische Bewegung der 68er. Die beiden Opfer werden zu Märtyrern und Symbolfiguren. Schaut her, hier werden Außenseiter und politisch Unliebsame einfach umgebracht. In dieser aufgeheizten Atmosphäre ist Reinhard Mays, Kaspar Hauser, der symbolische Vorläufer von Dutschke und Ohnesorg. Umgebracht von einem aufgehetzten Mob. Erstochen hatten sie ihn. Reinhard Mays Kaspar Hauser suggeriert eine deutsche Kontinuität. Die Mörder sind unter uns. Wie im sogenannten Dritten Reich geht der Staat mit Gewalt gegen seine Gegner vor. Schon bald kursieren bei der APO, der außerparlamentarischen Opposition, Theorien von einem neuen Faschismus. Ein kleiner Teil der radikalen Linken geht zum bewaffneten Kampf über. Die fatalen Folgen sind bekannt. Eine bittere Pointe dieser Geschichte: Die Umstände des Todes von Kaspar Hauser sind bis heute nicht gänzlich aufgeklärt. Er bleibt ein Objekt von Spekulation und Verklärung. Ähnliches gilt für den Tod des Studenten Benno Ohnesorg. Jahrzehnte später kommt heraus, dass der Polizist Kuras auch für die Staatssicherheit der DDR tätig war. Unklar bleibt, ob Kuras auf eine Anweisung von oben geschossen hat und wenn ja, auf wessen Anweisung. Zwei Todesfälle mit gravierenden politischen Folgen. Unmittelbar nach Kaspar Hausers Tod am 17. Dezember 1833 verbreitet sich die Nachricht seiner angeblichen Ermordung wie ein Lauffeuer. Die demokratisch gesinnte Opposition nutzt das Gerücht propagandistisch für den politischen Kampf gegen das Großherzogtum Baden. 135 Jahre später nutzt die außerparlamentarische Opposition Reinhard Mays Lied über Kaspar für ihren Kampf gegen die bundesdeutschen Autoritäten. Warum kann man das Klavier nicht spielen, so wie das Atmen? Du musst eben jetzt in deinem Alter alles nachholen, weil du früher nicht unter Menschen warst. Die Menschen sind mir wie die Wölfe. Die Menschen sind ihm wie die Wölfe, sagt Kaspar Hauser, der unbedingt Klavier spielen will. 1974 setzt der deutsche Regisseur Werner Herzog dem rätselhaften Außenseiter ein filmisches Denkmal. Jeder für sich und Gott gegen alle heißt der Film, den Kaspar Hauser spielt kein professioneller Schauspieler. Herzog besetzt die Rolle mit dem bis dahin völlig unbekannten Bruno S., den er in einem Film über Straßenmusiker entdeckt hatte. Die irritierende Figur des Außenseiters Bruno S., der den Außenseiter Kaspar Hauser so vermeintlich authentisch verkörpert, reiht sich ein in die Ahnenreihe der Außenseiter in der Popmusik. Gleich neben dem edlen Wilden, dem ungehobelten Berserker, dem verängstigten Soziopathen, dem vormodernen Primitiven. Sie alle sind unterwegs auf der Achterbahn zwischen Genie und Wahnsinn und sie bedienen ein nicht nur im Pop sehr beliebtes Klischee, dass nämlich wahres Genie immer hart am Wahnsinn wohnt. Der Popmarkt verzehrt sich nach verrückten Typen, ein bisschen Irrsinn gilt als Nachweis des Authentischen und das Authentische ist der kostbarste Fetisch des Pop. Und nichts ist authentischer als der Tod. Bruno, es ist ein In seinem Song Color Bars erwähnt der amerikanische Sänger Elliot Smith aus Portland, Oregon, den Kaspar Hauser-Darsteller Bruno S. Bruno is a man to me, heißt es da. Bruno ist ein echter Mann für mich, aber du, so Elliot zu seinem Gegenüber, du bist nur ein Typ mit einer gekünstelten Attitüde, die du dir aus dem Fernsehen abgeguckt hast. Bruno S. gilt also als Inbegriff des unverfälscht Authentischen. Auch diese Geschichte hat eine bittere Ironie. Elliot Smith, der Sänger vieler trauriger Lieder, hat jahrelang mit Alkohol, Drogen und Depressionen zu kämpfen und stirbt im Jahr 2003 mit gerade mal 34. Er wird mit Stichverletzungen in der Brust gefunden. Mangels anderer Beweise geht die Polizei von Selbstmord aus. Stichverletzungen in der Brust? Genau, das war doch auch die Todesursache des Kaspar Hauser. Ob Mord oder Selbstmord, das bleibt bis heute eine Frage des Glaubens. Bei Elliot Smith wie bei Kaspar Hauser. Elliot Smith variiert hier das alte Lied von der rätselhaften, sensiblen und selbstzerstörerischen Künstlerfigur, die schon in jungen Jahren ihr Leben lässt. Ein beliebtes Leitmotiv der populären Musik. Von Robert Johnson bis Hank Williams, von Billie Holiday bis Kurt Cobain, von Janis Joplin bis Amy Winehouse. Für alle gilt, nichts ist authentischer als der Tod. High on the sound. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.